Jüngst wurde in der Demokratischen Volksrepublik Korea eine neue Pharmakopie publiziert. Die Pharmakopie der DVRK, so heißt das Buch, erläutert konkret die Zusammensetzung, den Gehalt, das Fertigungsrezept und die Dosis für rund 880 Medikamente, die in Korea und in verschiedenen Ländern der Welt breit benutzt werden. Durch die Verfassung der Pharmakopie können die pharmazeutischen Fabriken und Behandlungs- und Vorbeugungseinheiten in der Republik die Herstellung der Arzneimittel mit einheimischen Rohstoffen fördern. Es wurden auch die Bedingungen für die schnellere Entwicklung der neuen weltweit konkurrenzfähigen Medikamente geschaffen.